Wir von der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand begrüßen euch zu unserer heutigen Podiumsveranstaltung zur staatlichen Repression nach G20. Bevor ich gleich die ReferentInnen hier vorne bei mir vorstelle, würde ich noch ganz kurz was zu unserer Kampagne sagen. Die Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand ist entstanden im Zuge der Repression nach G20, konkret mit Bezug auf die Repression im sogenannten Rondenbar-Komplex. Da haben wir uns die Soli-Arbeit zur Aufgabe gemacht und der G20 in Hamburg 2017 ist allen hier bekannt. Ich sage es trotzdem nochmal, war eben ein Treffen der 20 wirtschaftlich und politisch mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt, die sich getroffen haben zur Aushandlung wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen. Und wir hier und zehntausende weitere international und spektrenübergreifend haben sie das nicht ungestört machen lassen wollen, sondern protestiert gegen ihr Zusammentreffen dort und ganz allgemein auch gegen kapitalistische Herrschaftsverhältnisse, die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruhen. Die Prozesse im sogenannten Rondenbar-Komplex stehen jetzt nach über 3 Jahren noch bevor. Was mit Rondenberg auf sich hat, also am Morgen des ersten Gipfeltages brachen überall in Hamburg ja hunderte Menschen auf, um die Zufahrtswege zum Austragungsort zu blockieren. Und im Gewerbegebiet Rondenberg attackierten Polizeieinheiten ohne Vorwarnungen einen Demonstrationszug. Da beginnen jetzt bald die Rondenberg-Massenprozesse. Als erstes werden die 5 jüngsten AktivistInnen ab Dezember in Hamburg wöchentlich vor dem Landgericht erscheinen müssen. Und wie mit unserer Kampagne haben wir auch gesagt, dass wir am Tag X, am Samstag vor dem Prozessauftakt, dezentral bundesweit Aktionen machen wollen. Mittlerweile wissen wir, wann der erste Verhandlungstag ist. Das ist der Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Tag X ist also entsprechend der Samstag davor, der 28. November. Da wird es in mehreren Städten Aktionen geben. Und wir mit der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand haben uns eben zum Ziel gesetzt, die politische Begleitung der Prozesse, also Kundgebungen, Demos, Veranstaltungen, Prozessbeobachtung und dezentrale Aktionen zu organisieren und eben auch individuelle Unterstützung der Betroffenen. Gut, dann würde ich jetzt mit der Vorstellung der ReferentInnen beginnen. Zu meiner Linken sitzt Gabriele Heinecke. Sie ist Rechtsanwältin in Hamburg und Mitglied im Bundesvorstand des Republikanischen Anwaltsvereins. Und sie ist die Anwältin von Fabio beim Rondenberg-Prozess gewesen und eines Angeklagten im Elbchaussee-Verfahren. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben Fabio eingeladen. Er wollte sehr gerne kommen, ist jetzt aber verhindert und hat uns aber trotzdem die Fragen, die wir an ihn haben, beantwortet, schriftlich ausgearbeitet. Wir haben die Fragen freundlicherweise übersetzt bekommen und werden sie dann jetzt, so wie auch jetzt zu Anfang direkt ein Grußwort von Fabio von dir vorgetragen bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Hallo alle zusammen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht mit euch hier sein kann. Kurz vor der Abreise war ich ein wenig krank und es scheint, dass es nicht die beste Zeit ist, um mit Fieber zu reisen. Ich entschuldige mich bei euch allen und insbesondere bei denen, die ihre Zeit und Energie in die Organisation dieses Abends gesteckt haben. Euch kann ich nur sagen, danke. Danke, dass ihr die von der Axt der Repression betroffene Genossinnen nicht allein gelassen habt. Ich habe mich jedoch entschlossen, einige Texte zu schreiben, in der Hoffnung, einen, wenn auch geringen Beitrag leisten zu können. Die Beiträge werden wir dann jeweils einflechten an der jeweiligen Stelle. Dann haben wir noch Igor hier vom Bundesvorstand der Roten Hilfe zu meiner Rechten und ganz rechts einen Betroffenen im Rondenberg-Verfahren, einer der tatsächlich auch ersten 5, die jetzt ab Dezember in Hamburg vor Gericht stehen werden. Gut, wir haben uns das so überlegt, dass wir 3 Fragerunden machen, wo wir hier mit den ReferentInnen sprechen und wir würden gerne nach jeder einzelnen Runde für so 3 bis 4 Publikumsfragen öffnen, wo ihr was sagen könnt. Wir würden uns wünschen, dass die Fragen oder Beiträge sich konkret auf das, was in dem jeweiligen Blog besprochen wurde, beziehen. Und ich werde selber auf eine Quotierung der RednerInnen achten. Gut, Dann fangen wir an mit der ersten Runde und die erste Frage, die wir gestellt hatten, hat sich an Fabio gerichtet. Die Frage, die wir ihm gestellt haben, lautete: Was war eure Motivation, euch an den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg zu beteiligen? Habt ihr schon im Vorfeld mit einer derartigen staatlichen Repression gerechnet? Und wie habt ihr die Situation am Rondenberg selbst erlebt? Im Gefängnis stellten mir viele Leute die gleiche Frage, vielleicht nur in einem schroffen Ton. Aber warum? Warum bist du ein so netter Kerl aus einer guten Familie mit einem Job, einem Haus, mit Freunden? Warum bist du 1000 und mehr Kilometer gereist, um an einem dummen Protest teilzunehmen? Und jetzt findest du dich hier mit uns echten Kriminellen eingesperrt. Wir haben zumindest gestohlen oder es zumindest versucht. Aber du? Was hast du aus diesem Protest gewonnen? Bei jeder Gelegenheit wurde die Frage wiederholt und ich wusste nie, was ich antworten sollte. Jede Antwort wurde ich in ihren Augen albern erschienen. Manchmal kam ich also mit einem Lächeln davon und das war's. Manchmal antwortete ich mit einer Beleidigung gegen die Polizei. Andere Male wiederholte ich, dass es ein universelles Recht sein sollte, ein Zuhause und Freunde zu haben und nicht das Privileg einiger weniger. Selbst als ich nach Italien zurückkehrte, in die Bergstadt, in der ich geboren wurde, fragten mich die Leute danach. Eine Frau in den 60ern steht an der Supermarktkasse Schlange und fragt: Aber warum bist du den ganzen Weg nach Deutschland gefahren, um verhaftet zu werden? Ich treffe zufällig in der Bar auf einen ehemaligen Arbeitskollegen, er spricht mich an. Ist es für dich klug, im Gefängnis zu landen und alles, was du aufgebaut hast, zu verlieren? Das Gleiche passiert mit einer alten Gymnasiallehrerin, mit jemandem, mit dem ich zur Schule gegangen bin, sogar mit einigen Klassenkameraden. Jeder, der einen kleinen oder großen Preis für den G20-Gipfel in Hamburg oder für irgendeinen anderen Kampf gegen die Unterdrückung zahlen musste, wurde bestimmt schon gefragt: Was hat dir dorthin gebracht? Warum? Was war die Motivation? Natürlich hat jedem von uns 100.000 Gründe, wütend auf die Kriminellen zu sein, die uns regieren. Auf ein System, das auf Unterdrückung und Ausbeutung beruht, auf diese Welt. Und jeder einzelne von uns hat eine andere Antwort auf diese Frage. Ich denke jedoch, dass die Antwort, die alle anderen zusammenfassen könnte, die einfachste und aufrichtigste ist: Ich hätte nirgendwo anders sein können. Und außerdem, bevor wir in jenen Tagen jenes Julis vor 3 Jahren nach Hamburg aufbrachen, wusste jeder von uns, dass es kein Spaziergang werden würde. Wir allen wussten, dass es Gefahren geben würde, dass es nicht selbstverständlich wäre, dass wir unbeschadet und unverletzt nach Hause kommen. Dass die Polizei nicht da ist, um uns zu schützen und dass alles passieren kann, wenn Menschen sich die Straße nehmen. Und doch waren auf den Straßen Hamburgs, der Angst trotzten, Zehntausende von Menschen unterwegs. Und beim ersten Morgengrauen an diesem Morgen am 17. Juli in Rondenberg geschah einfach das, was jeden Tag in jedem Winkel der Welt passiert, wenn Menschen auf die Straße gehen und Freiheit fordern. Wir sollten über das Gegenteil erstaunt sein. Ja, vielen Dank an dich und an Fabio. Ich habe es eben einfach vorausgesetzt, nicht nochmal gesagt. Jetzt sage ich es nochmal. Fabio aus Italien war der erste Angeklagte im Rondenberg-Verfahren und saß, nachdem er mit über 70 anderen Personen am 7. Juli 2017 am Rondenberg festgenommen wurde, insgesamt fast 5 Monate in Untersuchungshaft. Die gleiche Frage wie an Fabio hatten wir auch an den Betroffenen, der jetzt ja hier ganz rechts sitzt, gestellt. Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen oder gehst du in den Punkten mit, die Fabio angerissen hat? Also ich glaube, zur Motivation nach Hamburg zu fahren, würde ich mich Fabio einfach nur anschließen. Der zweite Teil der Frage war ja so ein bisschen die Repressionserwartung. Und das hatte ja er auch schon gesagt, dass irgendwie allen klar war, dass das jetzt nicht so das Standardverfahren irgendwie wird, was man halt sonst von Demonstrationen kennt. Und es hat sich natürlich auch davor so ein bisschen angezeigt, also durch die Gesetzesverschärfungen mit dem Paragraphen 114, irgendwie mit der Drohkulisse, die in den Wochen davor durch Hausdurchsuchungen, durch Kontrollen, durch die schiere Bullenpräsenz irgendwie in der Stadt deutlich wurde und auch unmittelbare Repression irgendwie, sei es bei der Verhinderung der Protestcamps oder der Kontrolle des Sonderzuges aus der Schweiz. Aber in dem Umfang, wie es dann, ich glaube generell, aber auch im Besonderen im Rondenberg passiert ist, hat es, glaube ich, niemand erwartet oder ich zumindest nicht. Zur Situation im Rondenberg ist es ja so, also da gehen ja manchmal auch die Meinungen so ein bisschen auseinander, aber also für mich war das schon ganz klar ein Demonstrationszug, der das Ziel hatte, erstmal in die Innenstadt, eben in besagte rote Zone zu kommen und dort den Ablauf dieses Gipfels bestmöglich zu stören. Das ist so nicht passiert, deswegen habe ich jetzt auch so die unrühmliche Aufgabe, hier zu sitzen. An Ort und Stelle wurden 59 Personen festgenommen und 14 verletzt, teilweise auch mit bleibenden Schäden. Danke auch nochmal für deine Einschätzung vor Ort. Dann würde ich als nächstes dich, Igor, fragen, ob die Repression während und auch nach dem G20-Gipfel in Hamburg deiner Meinung nach eine neue Qualität der Repression darstellt und wenn ja, warum? Also ich würde sagen, pauschal tatsächlich, wenn man sich die letzten 10 Jahre betrachtet, schon. Und um das genauer zu betrachten, auch dieses Warum zu beleuchten, würde ich halt mal ausholen und im Jahr 2017 anfangen halt. Und zwar war nach dem G20-Gipfel dieses bürgerliche, öffentliche Narrativ zu den Protesten, dieses, dass man halt irgendwie die Polizei, die Kontrolle über die Proteste entglitten ist und trotz der martialischen Aufgebots und der massiven Behinderung der Proteste und einer Einschränkung von Grundrechten, ist es halt der Polizei nicht gelungen, die absolute Kontrolle in Hamburg zu bewahren. In der Folge musste man halt sozusagen den normalen Bürgern auch natürlich halt sozusagen der Linken aufzeigen, dass falls es zur Verletzung von dem so heiligen Recht, dass das Privateigentum kommt, man mit Konsequenzen rechnen muss. Broken Window Theory at its best, würde ich halt einfach mal so sagen. Und dabei ging es aber sozusagen in der Folge halt vor allem um die Abschreckung der Individuen und in der Herstellung eines Normalzustandes, also eines Zustandes, in dem halt eben nicht lautstark und radikal Kritik an den herrschenden Verhältnissen geübt wird und auch niemand halt auf diesen Gedanken kommt, sich den Protesten anzuschließen, was in Hamburg durchaus auch der Fall war. Vor allem aber müssen wir betrachten halt, dass dieses beschriebene Narrativ halt versucht hat, unseren Protest und seine Legitimität abzusprechen und den Inhalt sozusagen dieser Proteste allgemein zu verschleiern. Es ging darum halt irgendwie eine Erzählung zu erschaffen, die möglichst dominant halt von gewaltigen DemonstrantInnen, die den demokratischen Diskurs verlassen hätten und sich somit auch in Recht sozusagen oder verwirkt hätten, einen Anteil an der Diskussion um unsere Wirtschaftsweise zu haben. Und dabei verschweigt man natürlich Polizeigewalt komplett. Wir erinnern uns alle an Olaf Scholz. Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Ich würde sagen, die verletzten Zahlen beschreiben was anderes und halt irgendwie auch die Zerschlagung der Welcome to Hell-Demonstration absolut auch. Ja, dementsprechend halt, wenn eine fundamentale Kritik sozusagen den herrschenden Verhältnissen entsteht, kann diese halt natürlich auch nicht unbeantwortet gelassen werden. Und dementsprechend versucht man halt, diese Erzählung in dem Sinne gut zu belegen, indem man sie mit Repression unterfüttert, untermauert halt. Und so malt man halt diesen größten Polizeieinsatz der jüngsten Geschichte mit 25.000 Bullen inklusive einer aus der Perspektive der herrschenden notwendigen SEK-Einsatz. Man spricht auch von einer absurd großen, noch nie dagewesenen Öffentlichkeitsfotofahndung, bei der nach mehr als 100 linken Aktivistinnen gefahndet wurde. Und in einer massiven Welle von Hausdurchsuchungen im Winter danach und natürlich auch mit, spricht man von Gruppenverfahren, die ein Ausmaß gegeben haben, wie sie so noch nicht so wirklich da waren. Wenn man das Rondenberg-Verfahren betrachtet, mit mehr als 80 Angeklagten halt irgendwie und irgendwie 72 Zeugen in dieses Verfahren, das wird jetzt tatsächlich noch über viele, viele Jahre hinweg dauern auch. Ne? Und das ist irgendwie tatsächlich eine Aufgabe, wo sich die Justiz auch auf eine Art und Weise, die Klassenjustiz halt auch tatsächlich ein Ei gelegt hat, weil sie gar nicht weiß, wie sie es direkt bewältigen soll. Natürlich ist diese ganze Aufzählung jetzt nicht vollständig, aber nur exemplarisch. Aber hinzu kommt halt, sozusagen, wenn man das ganze Klima betrachten hat, warum diese Repression eine neue Qualität bekommen hat, ist das halt sozusagen auch dieses Erstarken der Rechten hier mit auch tatsächlich eine Rolle spielt. So, wenn wir jetzt sozusagen über dieses abstrakte Bedürfnis in der Bevölkerung betrachten, diesen Schrei nach Sicherheit, dann ist natürlich klar, dass diese halt irgendwie nicht durch irgendwie ja Repression, Kriminalisierung von Linken halt irgendwie befriedigt werden kann oder ähnliches. Aber durchaus wird es genau als das verkauft und als das sozusagen wiedergegeben. Und auf diese Art und Weise wird halt immer noch halt eine systematische Aufarbeitung gegen 20-Proteste aus Sicht der Herrschenden betrieben und ein Polizeistaat voranentwickelt. Gerade wenn wir sozusagen mal ins Jahr 2018 schauen, da kam es halt in den meisten Ländern zur Verschärfung von Polizeigesetzen. Und auch aktuell werden wieder 129-Verfahren gegen Linke sehr öffentlichkeitswirksam geführt. Und eben besteht halt immer noch dieses Rondenbark-Verfahren. Und auf Basis dessen spreche ich natürlich von der neuen Qualität, die halt auch jetzt nicht sozusagen zu einem Peak war direkt im Jahr 2017, sondern bis heute tatsächlich auch anhält. Danke. Okay, also du siehst darin eine neue Qualität und bist auch schon eingegangen auf die Hintergründe dafür. Trotzdem auch nochmal meine Frage an Gabriele. Wie erklärst du dir den Verfolgungseifer der Behörden im Rahmen der G20-Proteste? Zunächst, Verfolgungseifer bei der Hamburger Justiz ist mir nicht fremd. Das ist nicht so ganz was Neues. Ich fand schon eure erste Frage abendfüllend. Darum habe ich Probleme, das jetzt so ein bisschen zusammenzukürzen. Ich sag mal, was ich beobachte, was diese Vorgehensweise der Polizei, was die Politik in Hamburg und was die Justiz in Hamburg für Folgen gehabt hat von dem G20 2017, das scheint mir das ganz Interessante zu sein. Wie ich auch, ohne jetzt irgendwelche spinnerten Ideen ausgraben zu wollen, den Eindruck habe, dass das Herankarren von über 30.000 Polizeibeamten, von allen möglichen Polizeipanzern, von dem größten Aufgebot an Polizeipferden überhaupt in Deutschland und Ähnliches, das sollte ja jedenfalls ein ganz deutliches Signal setzen. Und dieses Signal kann nur sein, wenn ihr euch nicht so benehmt, wie wir das wollen, dann, ich sag's mal ganz platt, hauen wir euch. Und das ist ja auch passiert. Wir haben im Vorweg doch überlegt, warum es denn eigentlich in Hamburg-Neuland ein Containergefängnis gibt für potenzielle Abweichler. Also für Menschen, haben die wirklich gedacht, dass da, ich glaube, also wenn da 400 Leute reinpassen, dass 400 Leute jetzt unbedingt in ein Sondergefängnis kommen müssen. Das fanden wir auch im Vorweg, darum haben wir auch den anwaltlichen Notdienst dann ins Leben gerufen. Das fanden wir im Vorwege schon einigermaßen absonderlich, weil es eben nicht dem entsprochen hat, was Andi Grote, unser Innensenator, gesagt hat, es möge ein Festival der Demokratie werden, sondern von vornherein ganz anderes geplant war. Nun fragt man sich, warum eigentlich? Es war doch gar nicht zu erwarten, dass jetzt meinetwegen die Revolution in Hamburg stattfindet. Das war doch gar nicht so. Trotzdem hat man eine Bürgerkriegsarmee auffahren lassen, die es gar nicht gebraucht hat. Man hat von Bürgerkrieg von der anderen Seite geredet, weil in der Schanze irgendwas gebrannt hat. Nur okay, das waren keine schönen Bilder, aber im Bürgerkrieg war es nun beim besten Willen nicht. Aber das, was von Seiten der Polizei aufgefahren worden ist, das waren Bilder, die man aus Bürgerkriegsszenarien durchaus kennt. Und darum, für mich ist die Frage, die wir auch diskutieren müssen, warum eigentlich, gegen wen, warum jetzt? In der Geschichte ist es immer so gewesen, dass ein Staat dann besonders aufgerüstet hat, das war schon bei der Sklavenhaltergesellschaft so, wenn sie sich bedroht gefühlt hat. Also schließe ich mal zurück von meinen Geschichtskenntnissen. Wer fühlt sich eigentlich warum bedroht und durch wen? Durch die Demonstranten? Ich meine, über 100.000 sind da demonstriert. Ja, das waren viel. Aber war es vielleicht so, dass man von vornherein den Inhalt dessen, wogegen demonstriert wurde, umlenken wollte auf was ganz anderes? Bei den Prozessen, die ich jetzt mitgemacht habe, fällt mir eines immer auf, und darum finde ich Fabio so wunderbar, weil er immer wieder auch bei seinem Prozess gesagt hat, ich will gar nicht über eure Polizeigewalt reden, ich will darüber reden, warum ich da war, und sagt dann, warum er da war und was er nach wie vor denkt und warum er solidarisch zu den Menschen sein will, die eben jetzt auch vor Gericht stehen. Bei mir hat sich bezüglich der Frage, was sich geändert hat in Hamburg durch G20, gezeigt, dass es eine Spaltung gegeben hat, auch in der Justiz, zwischen Richtern, die eher liberal sind, und Richtern, wo man weiß, wie unseren Richter Krieten, von dem ihr sicherlich gelesen oder gehört habt, von Richtern, die man weiß, dass sie in diesen Fällen völlig maßlos urteilen, keine Grenzen mehr kennen. Wir haben bezüglich der Polizei festgestellt, dass die vielen Anzeigen, die es gibt und die mit Beweisen belegt sind, nämlich Videobeweisen belegt sind, bei dem Dezernat interne Ermittlungen anlandet, und das ist ein Grab für irgendwelche solche Verfolgungen. Es gibt eine einzige Verurteilung von einem Polizeibeamten nach 3 Jahren, und das ist einer, der irgendeinen Kollegen gehauen hat und nicht der irgendwelche Demonstranten gehauen hat. Zum Rondenberg zu kommen, da kennen wir die Videos. Wir haben bei Fabios Verfahren die Videos hoch und runter immer wieder geguckt, und man sieht, wie Polizei irgendwelchen völlig Unbeteiligten, die am Rande der Straße stehen, mit ihren verstärkten Handschuhen ins Gesicht schlägt, dann wieder zurückläuft, nochmal ins Gesicht schlägt. Das sieht man, man weiß, wer es ist, welche Punkte die auf dem Rücken haben, man kann die alle erkennen, nichts passiert. Man weiß aus der Öffentlichkeitsfahndung, die später stattgefunden hat, dass Personen, die, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja der Runde Berg, also diese Straße Rondenberg, daneben ein riesengroßer Parkplatz, worüber später die Menschen, die da eingequetscht werden, hinten und vorne von Polizei auch weglaufen. Und es gibt durch die Öffentlichkeitsfahndung erstaunlicherweise einige Personen, die verpixelt sind, und andere, die nicht verpixelt sind. Man kann sich an 3 Fingern ausrechnen, wer die Verpixelten sind, nämlich dass am Rondenberg, soweit sind wir jetzt bei Fabio nicht gekommen, da kommt ihr vielleicht dann dazu, dass am Rondenberg Polizei in Zivil dabei war, und zwar aus dem Bereich der vorderen Reihen, aus denen was geworfen worden ist. Noch ein anderer Aspekt, den ich vielleicht einfach mal so ansprechen möchte. Von den Verfahren, die ich bisher mitgemacht habe, stelle ich fest, dass es eigentlich immer die Harmlosesten trifft. Bei Fabio haben wir erstmal nicht gesagt, ob er überhaupt dabei war, bis irgendwann die Staatsanwältin mit einem neuen Video gekommen ist. Und dieses Video hat allerdings bewiesen, dass er als möglicherweise Spätaufsteher, war gerade mal 12 Stunden in Hamburg und ist dann schon festgenommen worden, als fast allerletzter hinter diesen 200 hinterher trabt, ohne irgendwas, ist nicht schwarz gekleidet, ist gar nichts, also alle Vorurteile, die vorher über ihn verbreitet worden sind, stimmten nicht. Bei dem Elbchaussee-Verfahren ist es ähnlich. Die 4 jungen Männer, die aus der Gegend von Frankfurt kommen, sind mitgelaufen, haben gar nichts gemacht, werden trotzdem verfolgt und verurteilt als Landesfriedensbrecher. Bei Fabio war es so, dass die Richterin nach 9 Verhandlungstagen die Staatsanwaltschaft gefragt hat, wollen wir die Sache vielleicht einstellen? Und die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Rondenberg, G20 wird nicht eingestellt. Nicht? Also das von Seiten der Justiz, also der Richterin bei Fabio, wo auch die Schöffen eigentlich eine sehr positive Rolle gespielt haben. Der Schöffe ist hinterher zu Fabio gekommen, als er endlich freigelassen worden ist, und hat gesagt, wir finden das jetzt auch gut, dass sie endlich freigekommen sind. Nicht? Da tut sich was in Hamburg, und es tut sich was bei der Polizei und es tut sich was bei der Justiz. Ich finde es gefährlich, was sich zurzeit bei der Polizei und bei der Justiz tut, weil überwiegend die repressive Seite gewinnt und nicht die freiheitliche. Weil sowohl bei Fabio als auch beim Elbchaussee-Verfahren die Frage der Demonstrationsfreiheit sozusagen als gar nicht mehr Existenz erachtet wird. Weil gesagt wird, wenn Menschen zusammenkommen, wenn dann irgendjemand gewalttätig wird, dann haben die anderen keine Demonstrationsfreiheit mehr, aber dazu kommen wir nachher. Ja, gibt es bislang schon Rückmeldungen, Fragen von eurer Seite aus dem Publikum? Ich habe eine Frage. Es gab in Hamburg ein oder mehrere Urteile, die ich recht skandalös finde. Und zwar betraf es Leute, die nur auf der Demo dabei waren, in hinteren Reihen. Und den Leuten wurde sozusagen unterstellt vom Gericht, sie hätten sozusagen psychische Beihilfe zu Landfriedensbruch geleistet, indem sie einfach sozusagen mitgelaufen sind und sozusagen den Landfriedensbruch, die gewaltunfriedlichen Taten sozusagen gedeckt haben durch ihre Anwesenheit. Und da war ja ein Fall wohl offensichtlich, wo derjenige schon längst die Demo verlassen hat, also als die unfriedlichen Aktionen sozusagen stattfanden. Können Sie dazu was sagen? Und ist es nicht so, das ist doch, dass sozusagen dieser massive Angriff auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit ist, weil man sozusagen wirklich jeden, auch jeden, der auf der Demo auch nur zufälligerweise ist, kriminalisieren kann. Also quasi ein Passant, Passantin, die nur in die Demo reingerät quasi, kann auch schon wegen sozusagen psychischer Beihilfe vor Gericht gezerrt werden. Kollektivschuld, die da im Rondenberg-Verfahren jetzt etabliert werden soll, dass die bloße Anwesenheit bei einer Demonstration ausreicht, um für eine Anklage, ich weiß nicht, ob du oder du, wer von euch da gerne... Es gab 2017 im Mai nicht nur die Verschärfung des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 114, also des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, sondern es gab am 22. Mai auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Und diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes hat im Haftverfahren gegen Fabio das Oberlandesgericht aktiviert und interessanterweise verändert. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes spielt von zwei rivalisierenden Hooligan-Gruppen, die sich verabredet haben, zusammenzukommen, nur um sich zu schlagen. Da ist es so, dass Personen verurteilt worden sind, die gar nicht mehr dabei waren, sondern die nur mit hingegangen oder mit hingehen wollten. Und der Bundesgerichtshof hat den Begriff des ostentativen Mitmarschierens auf dem Weg zur Auseinandersetzung erdacht. Unser Oberlandesgericht hat daraus geschöpft und hat diese Entscheidung nun auf die ganzen Demonstrationen angewandt, sowohl Rondenberg als auch Elbchaussee. Was das Hanseatische Oberlandesgericht dabei unterschlagen hat, ist, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, diese Rechtsprechung gilt nicht für Demonstrationsstrafverfahren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn es eine Demonstration ist, dann kann nicht einfach gesagt werden, du bist Landfriedensbrecher, sondern dann nimmt jemand sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahr. Wenn dann andere Gewalt ausüben oder wenn jetzt es so ist, wie zurzeit die Interpretation wieder ist, dass alleiniges Mitmarschieren reichen würde, dann muss die Demonstrationsfreiheit nach Artikel 8 dagegen gesetzt werden und abgewogen werden, welches Recht wiegt schwerer. Hier in diesem Fall ist es aber so, dass bei den sogenannten ostentativen Mitmarschieren noch gar nicht so weit gedacht wird, dass man das Versammlungsrecht überhaupt prüft. Und das ist das Dramatische dabei. Man sagt schon im Vornherein, dass wer mitmarschiert, ostentativ, nämlich nicht weggeht, wenn irgendwas passiert, dass der Landfriedensbrecher sei. Da muss man einmal zurückgucken nach 1970. Im Jahre 1970 wurde die alte Landfriedensbruchvorschrift geändert. Bis dahin war es so, mitgehangen, mitgefangen. Wer mit auf einer Demonstration war und von der ging Gewalt aus, der wurde als Landfriedensbrecher verurteilt. Aber seit 1970 wurde das ausdrücklich abgeschafft. Wer nicht selber Hand anlegt, war kein Landfriedensbrecher mehr. Darum ist jetzt, und darum ist es eine interessante und aber auch eine negative Entwicklung, die es gibt, darum wird über dieses Konstrukt der Beihilfe, der psychischen Beihilfe, die vermutet wird, weil ja niemand in euren Kopf reingucken kann, der psychischen Beihilfe dann doch wieder ein Straftatbestand raus. Das ist skandalös. Das untergräbt die Versammlungsfreiheit, weil im Prinzip jeder und jede, sei es auch mit böser Absicht, auf eine beliebige Demonstration gehen kann und anfangen kann, irgendwelche Gewalt auszuüben, Scheiben einzuwerfen oder sonst irgendwas zu machen. Und dann musst du nach dem, was wir jetzt auch bei der Elbchaussee erfahren haben, dann musst du die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Ansonsten machst du dich strafbar. Das kann nicht richtig sein. Und das ist auch nicht richtig angesichts des Artikels 8, der immer noch gilt und der einfach unverbrüchliche, ganz grundsätzliche Rechte verleiht und den Brockdorf-Beschluss aus den 80er Jahren als die Grundlage für eine lebendige Demokratie überhaupt bezeichnet hat. Und ich behaupte, genau das passiert zurzeit. Die lebendige Demokratie, das ist das, was zurzeit abgesägt wird, und zwar massiv. Dagegen sollten wir uns wehren und gerade auch bei den Prozessen versuchen durchzusetzen, dass diese unsägliche Interpretation des 125 und 125a, also des Landfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs, sich nicht durchsetzen darf, weil sie verfassungswidrig ist. Ja. Ja, vielen Dank für deine Antwort darauf. Gibt es weitere Beiträge oder Fragen aus dem Publikum? Zu dem, was einer der ReferentInnen bislang gesagt haben. Ja, zu dem zuletzt Gesagten hätte ich eine Frage von der Einschätzung her. Heißt das, dass das dann quasi der Status von vor 1970 wieder wäre oder schlimmer noch? Also wie würdest du das einschätzen, was da Worst Case zu erwarten wäre? Oder ist vielleicht schwer, ja, damit umzugehen oder schwer darauf zu antworten? Es ist völlig irre. Ja, du hast recht. Gutmaßend. Es ist über eine Ecke gedacht, die Situation, die wir von 1970 hatten und wo durch die Lebendigkeit, die damals auf den Straßen stattgefunden hat, dieser unsägliche Paragraph abgeschafft worden ist. Und mir scheint, es braucht einen neuen Anlauf. Weil das, was passiert, ist ja perfide. 1970 ist deshalb diese sehr repressive Form abgeschafft worden, mit Blick auf die Versammlungsfreiheit. Weil man gesehen hat, die Versammlungsfreiheit hat ja nun die alte Bundesrepublik Ende der 60er Jahre oder ab Mitte der 60er Jahre ordentlich durchgeschüttelt. Es war gut, dass es sie gab. Und es gab bei vielen Fällen durchaus auch gewaltige, tätige Demonstrationen. Oder ich sag mal, Gewalt anlässlich von Demonstrationen, so gesagt. Und warum wir zum Beispiel beim Elbschussi-Prozess sogar ein Gutachten von einem Strafrechtsprofessor eingeholt haben und ihn gefragt haben, was er denn davon hält. Und er hat uns geschrieben, das, was da gemacht wird, um das Versammlungsrecht einzuschränken, hält er von A bis Z für verfassungswidrig. Das Landgericht hat uns darauf geantwortet, dass die Verteidigung versucht habe, mit allen möglichen juristischen Finessen sie davon abzubringen, ihre richtige rechtliche Auffassung, nämlich dass es doch Landfriedensbruch ist, sie davon abzubringen. Das ist nicht mehr rational. Und ich würde mir wünschen, dass zumindest die Justiz, aber die ist eben auch nicht in dem Sinne unabhängig, dass zumindest die Justiz so weit rational bleibt, dass man das, was noch Gesetz ist, nämlich die Versammlungsfreiheit, verteidigt und nicht so, wie es zurzeit bei den G20-Verfahren passiert, in Bausch und Bogen über den Haufen wirft und sogar die bestraft, komme ich zurück auf Fabio und auf die Menschen, die da im Elbschussi-Verfahren angeklagt waren und verurteilt worden sind, auf die harmlosesten. Die nicht harmlos sind, muss man sagen, oder ne, dazu will ich gar nichts sagen. Ja, vielleicht da hinten. Einmal noch eine Frage zur Politisierung vom Prozess. Also es wurde ja einerseits auch schon sehr viel und zu Recht auch über Polizeigewalt geredet im Nachhinein zu G20. Auch die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sind skandalös. Aber gerade zu dem, was vorhin auch über Fabio gesagt wurde, möchte eine politische Prozessführung auch auf quasi Motivation der G20-Proteste in irgendeiner Art und Weise eingehen während der Prozessführung. Ich weiß nicht, inwieweit dazu was gesagt werden kann. Und quasi aus einer reinen Verteidigungsstellung raus und auch betonen, wieso Dinge stattgefunden haben? Oder gibt es da irgendwie Strategien schon, möchte darüber geredet werden? Von wem möchtest du diese Frage gerne beantwortet haben? Das weiß ich nicht, wer da am besten zu reden kann. Fühlt sich irgendwer berufen? Du oder wieder? Ja, gerne. Ich meine, ich sitze jetzt hier als einer der 5 Angeklagten, aber natürlich machen wir das zu 5, so das vorneweg gesagt vielleicht. Was bedeutet das, was ihr jetzt hört, so ein bisschen, also mein Wunsch ist oder so meine Vorstellung davon, das aber nicht zwingend mit den anderen rückgesprochen ist. Genau. Also ich glaube, die Frage ist eine sehr wichtige, weil wenn... Also so juristische Verteidigung hat auf jeden Fall ihre Berechtigung und da müssen wir alle Mittel ausschöpfen, die wir irgendwie haben. Aber es ist klar, dass es ein politisches Verfahren ist. Und das heißt, wenn denn die Herrschenden nur wollen, werden wir das juristisch immer verlieren. Und auch das sollte meiner Meinung nach natürlich in so einer Prozessführung einen Teil beinehmen und auch quasi losgelöst irgendwie von der Bedeutung, der also irgendwie dieser Proteste für uns als Linke so ein bisschen die Frage stellen, okay, wie gehen wir mit Repression um? Das zeigt sich ja immer sehr konkret an solchen Verfahren. Und wie können wir daran wachsen irgendwie? Also nicht nur gucken, dass wir die Folgen möglichst gut abdämpfen und irgendwie gucken, dass halt, klar, natürlich wir nicht alleine gelassen werden und so, aber wie wir als linke Bewegung daraus oder Strukturen entwickeln können, dass sie eben da nicht zum Beispiel so angreifbar sind oder dass wir halt auch als Strukturen in der Lage sind, zum Beispiel so einen Protest erfolgreich durchzuführen. Danke. Wir hatten jetzt hier noch eine Wortmeldung, das wird die letzte sein. Trotzdem nochmal für die nächsten Fragerunden, alle Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen, sagt gerne was, wenn ihr wollt. Es ist oft so, dass mehr Männer Fragen stellen bei so Veranstaltungen, versucht euch davon nicht einschüchtern zu lassen. Vielleicht in dem Zuge auch nochmal, ne, beide Angeklagten, die wir jetzt hier haben und Fabio, sind jetzt auch zwei Männer. Es waren ja auch ganz viele Aktivistinnen dabei. Es ist auch nochmal wichtig zu sagen, die wir jetzt hier leider auch nicht repräsentieren können. Also gerne auch mehr Frauenbeiträge aus dem Publikum. Gut, dann gebe ich dir aber das Wort und du das Mikro. Ja, es hatte auch an Gabriele eine Frage. Ist das nicht ein bisschen idealisierend, mit dem, dass das Demonstrationsrecht jetzt zwischen 1970 und jetzt so gut war? Weil das ist ja, also die Erfahrung ist ja eine andere. Sonst hätten wir eigentlich ständig ums Demonstrationsrecht kämpfen müssen. Ich denke nur an die Blockupy-Sachen, die einfach eingekesselt wurden. Also macht man da nicht den Fehler, dass wir jetzt was idealisiert, was gar nicht idealisierenswert ist? Also jetzt, nur weil jetzt noch repressivere Zustände kommen? Also ehrlich gesagt habe ich so ganz deine Frage nicht verstanden, dass von Seiten der Polizei es Repression schon immer gegeben hat. Ja, 1970 ist der Landfriedensbruchparagraf geändert worden. Das ist das Wesentliche. Und wenn du befürchten musst, dass allein das Dabeisein bei einer Demonstration dazu führt, dass du verfolgt und verurteilt wirst, obwohl du nur demonstrieren willst, aber nicht Hand anlegen willst, in welcher Weise auch immer, dann hat sich sicherlich extrem was geändert. Weil du dann Angst haben musst, allein durch das Dabeisein bestraft zu werden. Das hat jetzt mal nichts mit demokratisch oder nicht demokratischer zu tun. Das ist eine Veränderung in der strafrechtlichen Gesetzgebung, die damals liberaler war als das, was heute über den Umweg der psychischen Beihilfe wieder organisiert wird. Gut, vielen Dank an euch alle hier in der ersten Runde. Wir würden jetzt kurz lüften. Bleibt nach Möglichkeit sitzen. Es geht nicht lang, einige Minuten, und dann machen wir hier weiter mit den nächsten Fragen. Ja, die nächste Frage, die wir an Gabriele gehabt hätten, die wurde jetzt eigentlich schon mehrfach beantwortet. Nochmal, warum würden Verurteilungen im Ronnenberg-Verfahren das Recht auf Versammlungsfreiheit einschränken? Ich denke, die werden wir auch noch mehrfach diskutieren in der Diskussion. Ich gehe darum über zur nächsten Frage, die wir an Fabio formuliert hatten und die Fabio auch beantwortet hat. Fabio, du warst 5 Monate in Untersuchungshaft und hast 12 Prozesstage hinter dich gebracht. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Der Schmerz, den ein Gefängnis verursacht, ist viel schlimmer als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Aber ist auch viel leichter, ihm zu widerstehen, als ich mir vorgestellt hatte. Zunächst scheint es unglaublich, dass sich die Menschen einen solchen Ort ausgedacht haben. Es scheint unglaublich, dass ein Ingenieur die Fundamente davon gelegt hat, ein Vermesser die Zellen vermessen hat und ein Arbeiter Ziegel für Ziegel gelegt hat. Es scheint unglaublich, dass es einen Ort geben kann, in dem einige Menschen andere einschließen. Die ersten paar Tage glaubt man es einfach nicht. Nach einer Weile muss man jedoch feststellen, ein solcher Ort existiert wirklich und du befindest dich in ihm. Der Ingenieur legte wirklich die Fundamente, der Vermessungsingenieur führte wirklich die Messungen durch und ein Arbeiter legte wirklich Ziegel auf Ziegel. Alles bis ins kleinste Detail ist darauf ausgerichtet, die Würde des Gefangenen zu vernichten. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Eintritt in die Zelle 75 des Jugendgefängnisses Hannhoferstrand, als der Wächter das erste Mal die Tür hinter mir abschloss. Ich erinnere mich an meine Forschungen der Zelle. 3 Schritte vorwärts und dann 3 Schritte zurück. Ein Couchtisch, ein Stuhl, eine Liege, ein Klo. Die glatten Wände wurden von den Hunderten von Menschen bemalt, die zuvor dort gewesen waren. Ungefähr 8 Quadratmeter. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Es gibt ein kleines Fenster mit Gittern. Ich kann den Gefängnishof sehen, den Stacheldraht und weiter hinten die grünen Wiesen, die die Mündung der Helbe umgeben. Jemand hatte mir erklärt, dass das Jugendgefängnis in Hamburg auf einer natürlichen Insel gebaut ist, die in einer Biegung der Helbe liegt, bevor sie in die Nordsee mündet. Das kleine Fenster kann geöffnet werden. Es weht ein Hauch frischer Luft voller Feuchtigkeit durch die Gitterstäbe und kommt in die Zelle rein. Ich höre eine Stimme. Jemand spricht auf Italienisch zu mir. Aber das ist nicht möglich. Ich bin allein in meiner Zelle. Ich nähere mich dem Fenster und höre es wieder. Jemand fragt mich: Hey, bist du Italiener? Es dauert noch einen Moment, bis ich es verstehe. Jemand spricht mit mir aus der Zelle neben meiner. Wenn man das Fenster offen hält und schreit, kann man von einer Zelle zur anderen kommunizieren. Man kann sich nicht sehen, aber man kann reden. Ja, ich bin Italiener, antwortete ich, mit dem Gesicht an die Gitterstäbe geklebt. Leg deinen Arm über das Gitter, sagt er mir. Ich merke, die Stäbe sind breit genug, um meinen Arm durchzulassen. Also strecke ich meinen Arm in Richtung der Zelle meines neuen Freundes. Er macht dasselbe und indem wir unsere Hände auf diese Weise ausstrecken, können wir uns gegenseitig die Finger reichen und beruhen. Schön, dich kennenzulernen. Du kannst mich Joe nennen. Schön, dich kennenzulernen, Bruder. Ich bin Fabio. Warum bist du denn hier? Fragt er mich. Wegen G20. Krass, ihr habt einen Aufstand gemacht. Ich glaube, du wirst noch eine Weile hier bleiben. Ich habe im Radio gehört, dass der Bürgermeister von Hamburg jahrelange Haftstrafen für euch alle versprochen hat. Hey, hast du Zigaretten? Frage ich ihn. Nein, ich rauche nicht, aber wir können den Albaner unterfragen. Das Gefängnis ist auf 3 Etagen gebaut. Wir sind in den 1. Joe beginnt auf Deutsch zu schreien. Ich verstehe gar nichts. Mir scheint es jedenfalls, dass er beide Sprachen perfekt beherrscht. Bald drauf schreit mich jemand auf der Zelle unter in einfachem Englisch an, dass er mir Tabak geben kann. Aber wie soll man das machen? 3 Meter trennen unsere Fenster. Mach dir keine Sorge, schreit Joe mich an, als könne er mir meine Gedanken lesen. Nimm das Lachen, das dir die Bullen vorhin gegeben haben, und reiß länglich was ab. Dann kriegst du einen Stoffstreifen, der so lang ist wie das Lachen selbst. Ich mache das und ich halte in meinen Händen einen Streifen, der ein paar Zentimeter breit und ein paar Meter lang ist. Ich beginne es zu verstehen. Perfekt, jetzt hast du den 1. Teil. Lass es durch die Gitterstäbe des Fensters runter. Sei aber vorsichtig, denn es ist verboten und wenn die Wächter dich sehen, landest du in Einzelhaft. Ich folge den Anweisungen. Mein rudimentäres Seil ist lang genug, um die Zelle im Erdgeschoss zu erreichen. So kann der Albaner, dessen Namen ich noch nicht kenne, ein paar Gramm in Toilettenpapier eingewickeltes Tabak an das andere Ende binden. Ich ziehe das Seil hoch und bekomme endlich meine 1. Zigaretten. Ich bin verblüfft, aber ich lächle. Thank you, schreie ich zu ihm. Von Joe lerne ich also die 1. Regel des psychologischen Überlebens. Die 1. Waffen des Gefangenen gegen das Gefängnis, das ihn einsperrt, ist seine Kreativität. Die Lachen können zu Seilen werden, der Löffel zu Bohrer, die Zahnpasta Kleber, Rasierklinge und Stifte zu Messern. Mit Stift und Papier kannst du Schachbretter und Brettspiele zeichnen. Am nächsten Tag nehme ich an meiner ersten Freistunde teil, bei der ich mit Joe und ein Dutzend anderer Leute unseres Alters in Hof bin. Unter dem ständigen wachsenden Auge des Wächters spazieren wir auf dem Platz. Joe stellt mich den anderen vor und erklärt. Normalerweise ist das Gefängnis in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Araber, und er zeigt auf eine kleine Gruppe von Jungen, die auf der anderen Seite des Ofens versammelt sind, und alle anderen. Ich habe keine Zeit, etwas gegen Rassismus zu sagen, aber er sieht mir in die Augen und sagt, so ist es. So lerne ich, mit diesen von den Gesellschaft vergessenen Menschen zu leben. Straßenjungen, Einbrüche, Raub, Überfälle, Dealen, Schlägereien. Menschen, die bei allem vergessen werden, aber zu großer Sanftheit fähig sind. Die anderen sehen mich an, als wäre ich anders. Manche sagen mir sogar, you are not a criminal, you should not stay here. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich lächle nur. Ich bin einer der wenigen, die zur Schule gingen, die eine unbeschwerte Kindheit hatten, die nie den Kühlschrank öffneten, um Lernen vorzufinden und ohne Geld, um ihn zu füllen. Ich bin einer der wenigen, die Freunde haben, die mir Briefe schreiben. Dieselbe Person, die mir sagte, ich sollte nicht im Gefängnis sein, sagt mir, dass seine Freundin ihr nicht einmal eine Postkarte geschickt haben. Nochmals, ich weiß nichts, was ich sagen soll. Irgendwie verstehe ich, dass mich dieses Handersein schützt. Ich werde respektiert. Wenn in der Freistunde ein Typ versucht, mich anzugreifen und meinen Tabak zu stehlen, kommt das ganze Gefängnis zu meiner Verteidigung und droht mein Angreifer mit dem Tod. Noch einmal, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So verlaufen 143 Tage Untersuchungshaft. Mit unglaublichen Reisegeschichte. Denn wenn du im ärmsten Teil der Welt geboren wurdest, kann die beste Lösung nur darin bestehen, zum reichsten Teil der Welt zu laufen. Das Überschreiten der 1000 Grenzen, die zu einer besseren Zukunft führen können. Mit Liebesgeschichte, denn wenn du kein Geld hast und Brot auf dem Tisch bringen musst, das du mit deinen Kindern teilst, kann der Verkauf von Drogen die einzige Lösung sein. Mit Geschichten über die Suche nach Freiheit. Denn wenn du nicht dein Leben lang einen beschissenen Job machen willst, kann Diebstahl das beste Mittel zur Emanzipation sein. Geschichten in einem Wort, die anders sind. Danke für die Schilderung von Fabio aus der Zeit der Untersuchungshaft. Genau, Fabio hat 12 Prozesstage auch hinter sich gebracht. Und meine Frage an dich, Igor, wäre... Fabio hat bei seinem Prozess konsequent von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht. Warum ist Aussageverweigerung so wichtig und warum ist es auch ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses der Roten Hilfe? Also auch jetzt will ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, um über Aussageverweigerung zu sprechen, müssen wir tatsächlich auch über Repression sprechen und was sie denn genau ist. Nämlich die Reaktion der Herrschenden auf die politischen Angriffe und auf ihre Macht. Oder halt auch die Verteidigung der kapitalistischen Profitwirtschaft und die zwangsläufig daraus resultierenden Volksunterdrückungs- und Machtverhältnisse. Das bedeutet halt auch, dass Repression nicht mal einfach ein Fehler irgendwie in unserer sogenannten freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist, sondern halt auch das zentrale Bestandteil des Konzeptes der herrschenden Verteidigung halt der Machtverhältnisse. So, denn genau diese Machtverhältnisse werden halt mit jeder Demonstration, jedem Bündnis, jeder Kampagne halt immer wieder aufs Neue herausgefordert und versucht halt auch auf eine Art und Weise zurückzuschlagen. Aber Repression zielt halt nicht nur darauf ab, Aktivistinnen halt irgendwie duell zu schaden oder indem man sie vereinzelt oder halt abschreckt, wie das halt so oft passiert. Und vielmehr ist es halt sozusagen auch so, dass Repression alle Beteiligten in der Aktion beziehungsweise die Aktion als Ganzes adressiert wird. So werden tatsächlich auch bei den größeren Protesten oftmals einzelne Aktivistinnen festgenommen, zur Untersuchungshaft, wie halt auch Fabio in JVA eingekerkert und später exemplarisch und stellvertretend medial juristisch verurteilt. Um sich und seine Genossinnen halt sozusagen gegen Repression zu verteidigen, ist das Prinzip der Aussageverweigerung halt in dem Sinne die erste Wahl. Denn das gilt für Beschuldigte wie für Zeuginnen. jede Information, die sozusagen die Polizei oder Staatsanwaltschaft halt nicht verfügt, kann nicht verwendet werden, um halt um sozusagen Linke zu verfolgen. Das Prinzip Aussageverweigerung beinhaltet aber halt wesentlich mehr als diese reine Schutzfunktion, wie ich sie gerade beschrieben habe. Denn wenn man als Betroffener oder Betroffenen politischen Strafverfahrens ist, so gilt es auch, diese Aktion halt als Ganzes zu verteidigen. Es wird ja auch als Ganzes angegriffen. Das Ganze kann natürlich auf verschiedene, vielfältige Art und Weise passieren, die halt über das bloße Schweigen, wie es auch propagiert wird, halt hinausgeht. Dementsprechend können wir Statements bei Verfahren halten, Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben oder halt auch Solidaritätsaktionen veranstalten. Demfolgend halt sozusagen bedeutet Aussageverweigerung halt oftmals auch, dass man eine aktive Gegenwehr zur Diffamierung unserer politischen Überzeugung leistet, dass man sozusagen auch diese Gegenwehr als eine Ablehnung jeglicher Kooperation mit den Repressionsorganen verstanden werden muss. An dieser Stelle ist halt zu betonen, dass halt sozusagen niemand die Kraft hat, sich allein gegen Repression zu wehrsetzen. Es benötigt immer einen kollektiven Umgang und das Schaffen von Solidarität, damit die einzelnen Genossen halt sozusagen sich gegen Repression behaupten können. Fühlen sich die einzelnen Individuen im Stich gelassen, ist es oft möglich, dass sie dem Repressionsdruck nicht standhalten und auf Kooperationsangebote des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft eingehen und in der Folge sozusagen in Form von Entschuldigung oder auch Reuebekundung die politische Gehalt ihrer Aktion distanzieren oder auch Dritte verraten. Das gilt es natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, deswegen sitzen wir auf eine Art und Weise auch hier, um uns auch darüber zu unterhalten, denn nicht selten lassen solche Distanzierungen oder Verrat halt tiefe Wunden in der Linken und führen zu Konflikten, die unsere Handlungsfähigkeit massiv einschränken. Dementsprechend gilt halt immer die Parole, getroffen hat das eine oder einen nennen, gemein sind wir alle. Und diese gilt halt sozusagen auch für Betroffene, wie halt auch sozusagen für die Personen, die im Umfeld sind und von denen die Solidarität gefordert ist, beziehungsweise von uns allen halt, weil Repression gilt, das Kollektiv zurückzuschlagen. Dementsprechend muss sie halt sozusagen eine Maxime im Umgang mit Repression sein. Danke. Ja, die Massenprozesse im Rondenberg-Komplex gehen demnächst los. Die nächste Frage an dich, der du mit vier weiteren Personen im ersten Verfahrensblock bist, welches nach dem Jugendstrafrecht geführt werden wird. Was kommt da auf dich und auf die anderen zu? Genau, also die Hard Facts vielleicht vorneweg. Du hast es ja auch schon angesprochen, das Verfahren wird am 3. Dezember in Hamburg starten. Bis jetzt sind 11 Prozesstage auch terminiert. Es ist aber klar, dass es danach weitergeht. Da sind einfach noch die Daten, also das hat der Richter quasi sich offen gehalten, das mit den Anwälten dann nochmal abzusprechen. Das bedeutet auch, dass das Verfahren vom Landgericht stattfindet. Das heißt, es werden 3 Richter beteiligt sein und 2 Schöffen und bei uns Angeklagten jeweils 2 Verteidigerinnen. Das Verfahren läuft nach dem Jugendstrafrecht auch sehr sicher, weil wir alle zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, was auch so das große, also der große Haken an dem Verfahren vielleicht ist, weil es dadurch halt dem Gericht möglich ist und das ist auch jetzt schon sicher, dass keinerlei Öffentlichkeit im Prozess erlaubt sein wird. Die Begründung ist da halt die aus dem Jugendstrafrecht, dass man uns Angeklagte in unserer Entwicklung natürlich schützen möchte, weil wir noch nicht so ganz wussten eventuell auch, was wir denn da gemacht hätten und es ja darum geht, dass wir uns bessern können und erzogen werden und dann frisch in unser Erwachsenenleben starten können und deswegen ist so eine Öffentlichkeit natürlich schädlich für uns. Das ist ein netter Kniff, stellt uns natürlich vor ein Riesenproblem, weil politische Verfahren meiner Meinung nach, also gerade mit der Öffentlichkeit, mit der Politisierung der Verfahren stehen und fallen. So, am Ende dieses Prozesses wird es irgendeine Form von Urteil geben. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist, glaube ich, so ein bisschen Wahrsagerei. Aber was wir jetzt schon sicher sagen können, ist, dass wir als Bewegung auf jeden Fall dazu gewonnen haben, wenn wir eben mit diesen Prozessen politisch umgehen können, sie politisch begleiten können, die skandalträchtigen Punkte eben skandalisieren können und gleichzeitig sagen können, worum es uns denn da eigentlich ging, um daran eben zu wachsen. Und das ist alles erstmal sehr eingeschränkt möglich, was die ganze Sache erschwert. Es gibt auf jeden Fall Ideen, irgendwie damit umzugehen, aber so die Allheilslösung kann ich euch jetzt hier nicht präsentieren. Ja. Ja, danke. Dann würde ich jetzt wieder für Fragen aus dem Publikum öffnen. Okay, also ich habe eine Frage an Frau Heinicke. Und zwar haben wir ja gerade gehört, wie Prozesse politisch geführt werden können von den Betroffenen bzw. den Kriminalisierten, eben durch durch Aussageverweigerung oder durch, indem man dem ganzen Kollektiv begegnet. Und ich wollte fragen, wie sich das auf die anwaltliche Arbeit auswirkt, beziehungsweise ob das da auch irgendwie durchschlägt oder ob das einander nicht berührt quasi. Anwaltliche Arbeit ist ja verschieden. Ich begreife es auch in politischen Verfahren so, dass ich denjenigen, die angeklagt sind, alle Möglichkeiten schaffe, um sich dort zu artikulieren und um das, was sie transportieren wollen, auch transportieren zu können. Da scheint mir das Wesentliche zu sein, selbstverständlich neben der normalen Verteidigertätigkeit, die alles in Frage stellt, die, wie wir bei den Prozessen auch schon festgestellt haben, hinterfragt, wie es überhaupt zu einer Verdachtslage kommt von Seiten der Polizei, von Seiten der politischen Polizei. Und damit zu sprechen, ich mache es mal bei Fabio fest. Fabio hat von vornherein gesagt, er will nichts sagen, aber er will sich erklären. Und bei Fabio war ihm und der Verteidigung wichtig, dass er mit seiner Motivation, aber auch mit seiner Haltung zu dieser Verfolgung und mit seiner Haltung zu der Situation in Haft und mit seiner Erfahrung zu den anderen Häftlingen sich dort positionieren und vortragen kann. Das hat er gemacht. Und bei Fabio war es so, er hat die Herzen aller mit dem Inhalt und mit seiner Art im Sturm erobert. Und das ist was, was gerade die Öffentlichkeit sicherlich wichtig macht. Bei Fabio war, weil er schon 18 war, war heranwachsend und eben nicht mehr jugendlich, war das Verfahren öffentlich. Sodass auch Erklärungen und das Hinterfragen, warum eigentlich diese Anklage erhoben und durchgeführt wird, die auch öffentlich diskutiert werden konnte mit allen Beteiligten. Ich sag mal, Bertolt Brecht hat mal gesagt, so ein Prozess ist die ursprünglichste Form des Theaters. Und das muss man ernst nehmen. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Wenn ich mit Justiz rede, sage ich dir das auch. Es ist so, wir haben alle eine Rolle. Auch die Angeklagten haben eine Rolle. Die sind in der manchmal etwas nicht so schönen Situation, die Folgen tragen zu müssen. Aber es kommt ganz drauf an, welche Rolle man hat und auch öffentlich zu machen, welche Rolle man übernimmt. Das tut das Gericht, das tut die Staatsanwaltschaft, insbesondere in Hamburg, indem sie in einer Art und Weise agiert, hart agiert, sich vernünftigen Argumenten verschließt, sich Diskussionen über die Frage von Verfassungsrechten in der konkreten Situation verschließt, sich über die Frage der Notwendigkeit von dem Nachweis individueller Schuld verschließt. Alles das sind ja Sachen, wo im Prozess was passiert, wenn er spannend ist. Das macht den Prozess, und zwar nicht nur einen, der allgemein als politisch bezeichnet wird, sondern auch der als allgemein für unpolitisch bezeichnet wird, zu einem politischen Prozess. Weil es immer die Frage der Herrschaft, immer die Frage der Unterordnung über die Herrschaft ist. Und in diesen Fällen wird das besonders deutlich. Bei klugen Angeklagten ist es eine Freude, dem zuzugucken. Wir haben die Situation, dass auch viele Personen im Rahmen von G20 vor Gericht gestellt und verurteilt worden ist, die von G20 gar nichts gewusst haben und trotzdem einen Malus bekommen haben, also ordentlich eins drauf bekommen haben. Also ich sage, mit dem politischen Verfahren ist eigentlich andersrum. Jedes Verfahren ist eigentlich ein politisches Verfahren und die Frage ist, wie die Akteure es spielen können, um deutlich zu machen, dass es so ist und dass sie sich ihr Recht nehmen und die Verteidigung dafür sorgt, dass sie das Recht bekommen, sich so verteidigen zu können, wie sie wollen. Vielen Dank. Beide nacheinander. Ich mach mal ganz kurz ab. Ja, das passt jetzt gerade, weil ich war bei Uri Jalloh im Prozess dabei und ich wollte das auch gerade hier noch teilen, als du damals die zuständige, ich weiß gar nicht, das war die, wo du lange gekämpft hast, dass die kommt. Ich weiß gar nicht, welche Funktion die hatte. Und die hat, als Uri Jalloh ermordet wurde, an dem Tag gleich dieses Blatt rausgegeben und du hast darauf bestanden, dass sie sich dazu äußert, ob ihr das bekannt vorkommt. Und sie hat sich geweigert. Und dann hast du eine Lesepause eingelegt und hast danach gefragt, und können Sie sich jetzt erinnern? Und da hat sie gesagt, ach ja, ich habe was wiedererkannt, und zwar Seite sowieso. Und dann hast du gesagt, lesen Sie das bitte vor. Und da hat sie vorgelesen, ich bedanke mich bei der Feuerwehr für ihre Anteilnahme. Und das war so großes politisches Theater. Also ich kann da nur auch nochmal ein Dankeschön an der Stelle sagen, wie toll das war, dass du sie so vorgeführt hast. Das war die Polizeipräsidentin Scherber-Schmidt. Dann gerne dahin das Mikro. Meine Frage ist, wie man euch denn dann innerhalb der Wochen unterstützen kann und ob zum Beispiel irgendwie eine angemeldete Aktionswoche mit Infotagen eine Idee wäre oder die ganzen Prozesse durch Podcast und Medienarbeit mit zu dokumentieren oder genau, wohin die Ideen gehen, auch wenn sie noch nicht so wirklich ausgearbeitet wurden. Also ich glaube, für mich zumindest, also würde ich das verstehen, ist eine Form der Unterstützung natürlich erstmal die politische Begleitung dieses Verfahrens, das heißt der Tag X zum Beispiel hier in Berlin. Die Genossin hat da vorher ja schon ein paar Sachen zugesagt. Ansonsten sind tatsächlich zum Beispiel, also stellt sich gerade sehr konkret die Frage, inwieweit zum Beispiel die Anwältinnen Teil der Öffentlichkeitsarbeit werden oder inwieweit wir Betroffenen oder Angeklagten uns nicht selbst äußern. Und da gibt es tatsächlich schon Angebote, die genau in die Richtung gehen, dass zum Beispiel übers Radio möglich sein soll, dann dazu, dass also zumindest so einen Teil des Prozesses in die Öffentlichkeit zu tragen. Und so zur konkreten Unterstützung, also ist tatsächlich, glaube ich, halt das so das Zentrale, diese politische Begleitung oder quasi die Konsequenzen und Repression in der Form ins Leere laufen zu lassen, dass man eben weitermacht, dass das eben stattfindet, weil natürlich, also freue ich mich auch, wenn irgendwelche Leute dann da vor dem Gericht stehen, aber das ist natürlich sehr undankbar, da irgendwie den ganzen Tag in der Kälte in Hamburg draußen rumzustehen und auch nichts mitzubekommen. So, das würde ich von niemandem erwarten wollen. Wir hoffen natürlich, dass das trotzdem passiert, dass da jetzt in eurem Fall nicht, aber in die anderen Verfahren Leute mit reingehen und auch bei euch wie auch bei allen anderen Sachen vor der Tür passieren. Aber eben, wie du gesagt hast, auch dass bundesweit am Tag X, am Samstag davor, aber auch darüber hinaus irgendwie Dinge passieren und darauf Bezug nehmen. Gut, dann würden wir jetzt noch mal kurz ein paar Minuten lüften und dann mit der letzten Fragerunde weitermachen. Frage aus der letzten Runde, die erste Frage geht auch wieder an Gabriele. Am 10. Juli 2020 wurde das Urteil im sogenannten Elbchaussee-Prozess verkündet. Der französische Aktivist Loïc erhielt eine Haftstrafe von 3 Jahren. 2 Angeklagte aus Hessen bekamen 1 Jahr und 5 Monate beziehungsweise 1 Jahr und 3 Monate auf Bewährung. Bei diesem Verfahren wurden Menschen wegen der bloßen Teilnahme an einem Demonstrationszug während der G20-Prozesse verurteilt. Wir haben da eben schon drüber gesprochen, aber es ist so wichtig, dass wir es vielleicht auch nochmal mitdiskutieren. Welche Auswirkungen hat dieses Urteil auf die kommenden Prozesse im Rondenberg-Verfahren, Gabriele? Ich mache das mal kurz. Natürlich hat es eine Signalwirkung, aber nur weil Personen verurteilt worden sind, die bei einer Demonstration mitgemacht haben und selber in keiner Weise aktiv irgendwas getan haben. Das Gericht hat erklärt, dass was auf der Elbchaussee passiert ist, sei keine Demonstration gewesen. Das ist ja die weitere Möglichkeit, neben dieser psychischen Beihilfe von vornherein Rechte wegzunehmen. Das ist das Problem. Der Artikel 8 ist auf einmal verschwunden. Und das ist eigentlich das Kernproblem, was ich auch für den Rondenberg sehe. Jetzt wurdest du unterbrochen. Ich hoffe, du weißt noch, wo du gerade warst. Ich weiß noch, wo ich gerade war. Ich sage mal den zweiten Punkt. Das Rondenberg-Verfahren ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Elbchaussee-Verfahren. Wenn man von außen drauf guckt, ist es nicht vergleichbar. In dem Rondenberg-Verfahren haben wir bei Fabio 12 Tage versucht festzustellen, ob denn überhaupt zwischen dem Verlassen des Volkparks und dem Auftreffen auf die Polizei an der Biegung zum Rondenberg irgendwas passiert ist. Es gab eine formidable Polizeibeamte auf einem Radl, die werdet ihr auch noch kennenlernen, die hat gesagt, alle Bushaltestellen zwischen Volkspark und Rondenberg waren zerstört, kaputt, Glas kaputt. Daraufhin ist eine Anfrage beim HVV, beim Hamburger Verkehrsverbund, gestartet worden von dem Gericht und es ist festgestellt worden, es war am nächsten Morgen nichts kaputt. Alles, was kaputt war, war eine Anzeigetafel in einer ansonsten intakten Bushaltestelle. Nicht? Und dass man auf der Ebene sich rumzuschlagen hat, das werdet ihr alles sehen. Mich würde interessieren, eher als dass ich sage, das hat sonst was für eine Bedeutung. Welche Bedeutung hat es denn für euch? Ich kann tatsächlich nur für mich sprechen, deswegen ist es euch so ein bisschen eingeschränkt. Ja, also ich glaube, welche Bedeutung hat dieses Verfahren für mich? Es ist so, dass natürlich einerseits an diesem Verfahren, das ist jetzt hier auch groß Thema, erstmal versucht werden soll, unsere Handlungsmöglichkeiten auf der Straße einzuengen. Und dass das in dieser Form nicht möglich sein sollte. So. Da werden wir Fabios Prozess wiederholen und wahrscheinlich noch genauso lange weitermachen und vermutlich wird es auch mit dem Urteil vom Landgericht nicht abgeschlossen sein, irgendwie diese Auseinandersetzung. Eine andere Ebene ist natürlich, dass es auch darum geht, wenn man jetzt diese ganzen G20-Prozesse natürlich beobachtet, dass es da sehr wenige Prozesse gab, die in meinen Augen offensiv geführt wurden, wo es nicht zu Distanzierungen kam, zu Entschuldigungen kam, zu Reueerklärungen kam. Also Fabio und Luik sind da so die prominentesten Beispiele. Den ersten G20-Prozess gegen Pike, der Genosse hat das auch so gehandhabt. Und dementsprechend sahen halt auch die Strafen aus, bei Luik und Pike zumindest, wo das Verfahren durchverhandelt wurde. Und ich glaube, in dem Kontext ist es natürlich auch wichtig, dass wir so ein bisschen ein Bild fürs größere Ganze haben, dass es eben der Umgang mit Prozessen, irgendwie mit Repression sehr wichtig ist, irgendwie für eine linke Bewegung und zumindest wenn ich für mich spreche, wo ich mich als Teil von der revolutionären Linke hier verstehe, auch für eine revolutionäre Bewegung. Weil natürlich da sich immer unser Verhältnis zu diesem Staat konkret zeigt. Und natürlich in so einem Fall Entschuldigungen oder die Reue, also so ein bisschen das Abschwören von den eigenen politischen Ideen oder den Gründen, warum wir denn da dann in dieser Straße beim G20 gelandet sind, in der Form, wie wir dort waren oder halt auch nicht, so ein bisschen, also wir selbst unterwandern. Und es ist natürlich dann, also einerseits die Frage von Glaubwürdigkeit, und natürlich auch Ernsthaftigkeit stellt. Und ich glaube, das ist, da haben wir als Linke allgemein noch viel bei den G20-Prozessen irgendwie auszugleichen, dass halt klar ist, also dass wir ein klares Verhältnis zum Beispiel zu diesem Staat ziehen. So, und das auch im Prozess klar ausdrücken. Genau. Und mir fallen noch ganz viele Aspekte ein. Ich würde hier mal kurz beenden, auch um mich kurz zu sammeln. Das kommt bei meiner Frage ja gleich auch noch. Ja, ein Teil der Frage, die du jetzt gerade auch schon mit beantwortet hast, haben wir auch an Fabio gestellt gehabt. Wir hatten Fabio gefragt, Fabio, du hast dich von der Kriminalisierung nicht einschüchtern lassen und auch in deiner Prozesserklärung betont, dass der Kampf gegen Unterdrückung weitergehen wird und sich durch Gefängnisse nicht aufhalten lässt. Was hat dir dabei geholfen, die Haft und den Prozess durchzustehen und welche Rolle haben dabei eben deine politischen Überzeugungen gespielt? Ich denke, das Wichtigste ist hier die Solidarität. Solidarität ist alles. Richter, Politiker und Polizei tun alles, was sie können, um den Zusammenhalt zu brechen. Dies ist eines der Ziele des Gefängnisses selbst, eine Person vom Rest der Welt zu isolieren. Die Staatsapparate sind nicht immer dumm. Ihr Ziel ist es nicht nur, uns für möglichst viele Jahre ins Gefängnis zu stecken. Ihr Ziel ist es, uns zu demoralisieren, damit wir uns klein, gespalten und allein fühlen. Richter, auch und nicht nur in G20-Prozessen, versuchen oft, Einlassungen anzubieten. Einlassungen, die die individuelle Situation des Angeklagten verbessern können. Aber das kann oft dazu beitragen, unseren Kampf zu schaden. Sie können jemand anderen noch mehr isolieren. Sie können alle anderen schwächen. In jeder Situation ist es von den Feind sowieso am einfachsten, immer zu versuchen, die direkt betroffene Person von seinen Freundschaften und Netzwerken zu trennen. Die Macht will keine Märtyrer. Unsere Waffe gegen Unterdrückung ist immer Solidarität. Solidarität, es scheint mir selbstverständlich, muss in erster Linie praktisch sein. Einen Brief an gefangene Gefährtinnen schicken, direkte Aktionen, KUFA, Veranstaltungen wie die von heute Abend. Diese Dinge bilden die unzerstörbare Grundlage der Solidarität und werden von der Macht extrem gefürchtet. Solidarität ist insbesondere das, aber sie ist nicht nur das. Manchmal vergessen wir zuzuhören und die von Repressionen Betroffenen zu verstehen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass die Betroffenen und Gefährtinnen keine Objekte sind, für die wir Geld sammeln müssen oder einfache Symbole des Kampfes sind. Die von der Repression betroffenen Genossen und Genossinnen sind Menschen. Menschen, die, wie alle anderen auch, bestimmte Empfindlichkeiten haben, individuelle Schwierigkeiten. Menschen, die, wie alle anderen auch, Angst haben. Und jeder und jeder hat das Recht, Angst zu haben. Keine von uns ist ein Automat. Wir dürfen nie vergessen, dass wir, wenn wir eine Person sehen, die wegen der Folgen ihrer Ideen leidet, sie unterstützen müssen. Unterstützung bedeutet auch, einen Schulter zum Ausweinen anzubieten. Es bedeutet, bereit zu sein, zuzuhören. Es bedeutet, über den Schein hinauszugehen und zu versuchen, wirklich zu verstehen, was die Zweifel und Ängste der anderen Personen sind. Nur dann werden die betroffenen Gefährtinnen nicht allein gelassen. Ja, praktische Solidarität. Es gab eben auch schon die Frage aus dem Publikum. Du hast da auch schon drauf geantwortet, ne? Welche Form von Unterstützung wünschst du dir in deinem Prozess? Du hast auch nochmal geschildert, was das schwieriger macht bei euch, also zumindest, dass Leute mit reinkommen auch. Du hast auch gesagt, es gibt Ideen, die kannst du jetzt ja alle noch nicht so öffentlich teilen. Gibt es vielleicht trotzdem irgendwas, was du noch, ja, was dir noch einfällt, was du dir, was ihr euch wünschen würdet an praktischer Solidarität, an Unterstützung, vielleicht auch, wie man kreativ damit umgehen kann, dass eben im Gerichtssaal kein Publikum erlaubt sein wird? Ich würde so ein bisschen an davor anknüpfen. Ich glaube, die wichtigste Form von Unterstützung, und deswegen würde ich das jetzt auch so ein bisschen irgendwie von meiner individuellen Situation abstrahieren, weil darum geht es schlussendlich in dem Kampf, den wir führen, nicht. Wir sollten uns auch in diesem Prozess danach richten, was denn notwendig ist. So, und da ist so ein bisschen die Frage, okay, also einerseits, was ist gescheitert in Bezug auf die erste Frage, dass wir daran eben besser weitermachen. Und dann, also wie sieht dieses Weitermachen aus oder was es gilt zu entwickeln? Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Notwendigkeit, die sich für mich in diesem Prozess gezeigt hat und wo wir als gesamte Linke dran ansetzen sollten. Es ist halt einerseits irgendwie Antirepressionsarbeit zu stärken, da machen wir gerade genug Erfahrungen mit. Und das andere natürlich dieses Weitermachen. Und wie kann es aussehen? Auf dem Fronttransparent bei diesem Demonstrationszug stand Kapitalismus zerschlagen, Gegenmacht aufbauen. Und schlussendlich geht es genau darum, dass wir zu diesem System und seiner irgendwie weltumfassenden Auswirkungen in der Form von, also das ernst nehmen erstmal und diese Gegenmacht eben aufbauen. Das bedeutet, stehen wir da eher schlecht da wahrscheinlich gerade, aber dass wir eben unsere Strukturen anschauen, dass sie funktionsfähig sind, irgendwie die Inhalte transportieren können, wachsen, wir Organisierung vorantreiben und auch in Bezug quasi auf die Fehler und Lehren irgendwie vom G20-Gipfel halt schauen und tatsächlich halt gesellschaftliche Veränderungen auch auf einem Fundament herbeiführen können. Das sind vielleicht so ein bisschen große Worte, aber ich glaube, es ist wichtig, halt eine Perspektive zu formulieren und auch wenn wir quasi einen revolutionären Anspruch daran haben, wie wir dieses System verändern wollen und wie es danach weitergehen soll, das ernst nehmen, weil nur so schaffen wir das auch. Und das sehe ich halt so als Unterstützung in dem Verfahren. So, also da geht es ja nicht groß um. Also natürlich haben irgendwie Ängste und Befindlichkeiten ihre Berechtigung, aber sie sollten niemals in politischen Prozessen bestimmend sein, glaube ich. Und das, ja. Ja, nach diesen großen, aber sehr richtigen und wichtigen Worten noch eine Frage an Igor. Welche Form der Solidaritätsarbeit leistet die Grote Hilfe beim Rundenberg-Verfahren konkret und auch in den anderen G20-Verfahren? Und wie können Menschen eure Soli-Arbeit auch unterstützen? Die Rote Hilfe leistet ja allgemein erstmal politische, materielle und finanzielle Unterstützung für linke Aktivisten, die von Repression betroffen sind. So. Und genau das setzen wir natürlich auch für die betroffenen G20-Proteste um. Und wir hatten ja auch schon eine Spendenkampagne gestartet. Die würde ich jetzt hier tatsächlich auch gleich mal bewerben wollen, weil wir merken halt tatsächlich auch, es ist eine unfassbar große Zahl von Betroffenen, die für Jahre hinweg durch Deutschland fahren müssen, um in Hamburg halt dann irgendwie sozusagen der Klassenjustiz sich entgegenzustellen. Und das kostet tatsächlich wahnsinnig viel Kohle. So. Das würde ich hier sozusagen als Disclaimer mal vorab stellen. Und ansonsten da liegen auch vorne Materialien zu nochmal, ne? Mit der Kontoverbindung und so weiter. Und wir wollen halt sozusagen auch niemanden halt im Regen stehen lassen, weswegen uns halt sozusagen... Klar, natürlich steht diese politische Unterstützung im Vordergrund. Das wurde auch schon mehrfach gesagt, sozusagen so, das Wichtigste, was eigentlich hier rausgenommen werden muss, ist für die Menschen, die hier sind, ist, dass man der Person kollektiv begegnet. Und das tut man halt, indem man sich diese Aktionen, die sich gegen diese Rondenberg-Verfahren halt sozusagen richten, auch kollektiv entgegenstellt. Man hat sozusagen zum Beispiel diese Demonstration am 8.11. zum Tag X besucht, indem man halt aber sämtlichen Content, den man halt sozusagen auch zu diesen Verfahren findet, die halt genau dieses Narrativ der Herrschenden brechen wollen, halt verbreitet und indem man halt auch selbst irgendwie Aktionen startet. Ja, wir sind am Ende unserer Fragen. Bevor ich nochmal fürs Publikum öffne, wollte ich auch nochmal die ReferentInnen hier fragen, ob ihr vielleicht noch Fragen aneinander habt auch. Also ich hätte noch einen Hinweis. Du weißt wahrscheinlich davon, einige von euch sind ja Verdi-Mitglieder. Verdi hat als Ortsverband offiziell die Unterstützung von den Betroffenen erklärt, will im November eine Veranstaltung machen und will auch für Übernachtung für Menschen, die solidarisch sein wollen und Ähnliches achten. Falls du das nicht weißt, jetzt weißt du es. Und ich finde das deshalb wirklich eine tolle Sache, weil bisher jedenfalls von der Gewerkschaft das alles sehr unterbelichtet war, was Solidarität angeht, obwohl gerade die Frage der Versammlungsfreiheit ja nun eine Frage des gewerkschaftlichen Kampfes und der Frage der Kampfmöglichkeiten der Arbeiterklasse sind. Ja, danke für den Hinweis. Dann würde ich noch ein letztes Mal Fragen, Rückmeldungen aus dem Publikum entgegennehmen. Ich warte erstmal einen Moment, wer sich so meldet. Die Frage lautet, wie viele Einlassungen oder Reueerklärungen oder Unterwerfungsgesten gegenüber den Repressionsorganen, sage ich mal so, gab es denn? Und wie wurde denn mit diesen Leuten oder umgegangen in den politischen Strukturen zum Beispiel? Wer möchte dazu was sagen? Du? Also ich glaube, es gibt dazu keine Statistiken. Was es aber tatsächlich prominent ist, sind halt sozusagen die Einlassung der vier von den Elbschluss, also nicht Loik, sondern die vier sozusagen aus Frankfurt am Main, Offenbach aus der Gegend. Und ich glaube tatsächlich, dass wirklich große Problem ist, dass es dazu noch keinen wirklichen Umgang bisher gab. Ich meine, die Verfahren sind noch nicht lange abgeschlossen, das ist noch nicht lange her, aber man hat leider aber auch von den Betroffenen nichts gehört, um das, also eine Art Aufarbeitung anzuzeigen. Das würde ich tatsächlich auch stark massiv kritisieren, weil sie da auf ihre, mit ihren Aussagen halt sich halt sehr stark halt eigentlich von diesem Geschehen distanziert haben. Sie haben irgendwas gesagt, wie ja, sie wussten nicht, dass das passieren würde und deswegen sind sie dann auch gegangen oder in der Art war das halt, dass sie rausgehauen haben. Auf die Art und Weise wurde halt schon dieser gesamte Protest an sich beschädigt und das ist auch tatsächlich, finde ich, gegenüber Leuk ziemlich unfair, der eine sehr straighte Verteidigungsstrategie gewählt hat, eben sich nicht zu distanzieren, entschuldigen. Und ich bin tatsächlich gespannt, was sozusagen da kommt. Ansonsten gab es ja, glaube ich, tatsächlich von der Ortsgruppe Berlin der Roten Hilfe ein Auswertungsschreiben dazu, das mal irgendwie online aufgetaucht ist. Vielleicht darf ich dazu ein Wort sagen. Das wesentliche Problem bei den Einlassungen und beim Elbchaussee-Verfahren ist, dass die vier gesagt haben, das, was an Gewalt dort stattgefunden hat, fanden sie Blödsinn. Im Prozess haben sie sich so geäußert, dass sie eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, im Wesentlichen, nämlich, dass Gewalt nicht ihre Sache ist, weil sie davon überzeugt waren. Und das ist ein Problem, jemanden, der erklärt, dass das Einwerfen von Scheiben oder das Anzünden von irgendwelchen Autos, die nun keine Bonzenautos, sondern irgendwelche Pandas oder sonst was sind, dazu sagen, ich sag nichts und es als solidarisch zu empfinden, nichts zu sagen. Die vier haben es nicht als Bruch der Solidarität empfunden, sondern sie haben erklärt, dass sie nicht möchten, dass sie sich in einer Art darstellen, die nicht ihre Überzeugung ist. Das ist eine schwierige Diskussion. Das ist auch eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, darüber müsste man mehr miteinander reden, und zwar offen miteinander reden. Man kann nicht verordnen, nichts zu sagen. Und die Frage vorhin nach der Verteidigung, die Verteidigung hat sicherlich Einfluss bei sowas, aber sie entscheidet nicht. Und wenn man über Solidarität spricht, dann muss man vorher vielleicht sich Gedanken darüber machen, was Solidarität ist und was das Verlangen von einem Verhalten ist, was manche von denen, die auch aus politischen Gründen hingegangen sind und die durchaus solidarisch gegen die Repression sind, von ihnen was zu verlangen, was sie nicht wollen. Das habe ich als wirklich eine der sehr schwierigen Aufgaben empfunden und ich glaube nicht, dass die Diskussion darüber sehr fruchtbringend geführt worden ist. Gibt es da hier von ReferentInnenseite nochmal Rückmeldungen zu? Ja. Aber ich meine, dann ist doch aber letztendlich sozusagen die Aussage der Vier aus Offenbach halt irgendwie mit in dieses Narrativ der Herrschenden halt, dass dieser Demonstrationszug halt irgendwie in der Elbchaussee halt so nicht hätte stattfinden dürfen halt, die klingen mit dieser Stimme tatsächlich damit ein und das würde ich tatsächlich massiv kritisieren wollen halt irgendwie und ich glaube, bevor man sowas sagt, würde ich tatsächlich auch dazu tendieren, einfach tatsächlich nichts zu sagen, weil ich meine, es hat ihn ja auch letztendlich gar nichts gebracht. Also mal materiell tatsächlich auch nicht, was an Strafmaßen rauskam und ähnliches. Und vor allem wurde es ja auch vom Gericht auch gar nicht so gewertet, wenn ich mich jetzt richtig entsinne halt. Deswegen würde ich halt schon irgendwie diese Distanzierung massiv kritisieren wollen. Und ich hoffe halt, dass es bei diesen Rondenberg-Verfahren halt tatsächlich sich halt eben nicht wiederholt. Gerade weil es halt solche Wunden schlägt in der Linken und halt irgendwie gerade, weil wir halt versuchen, gemeinsam geschlossen gegen Repression zu stehen, das spaltet halt sozusagen. Eine kurze Antwort, ganz kurz. Beim Rondenberg stellt sich die Frage nicht, weil es gar nicht stattgefunden hat. Die einzige Auseinandersetzung, die es da gegeben hat, war mit der Polizei. Vorher gab es irgendwas Gesprühtes und jene wilde Bushaltestelle, wo die Informationstafel kaputt gemacht worden ist. Darum ist es eine andere Situation. Es wird die Diskussion nicht geben beim Rondenberg. Im Übrigen würde ich darüber jetzt auch öffentlich gar nicht weiterreden wollen. Also ich glaube, Gabriele hat hier schon einen in meinen Augen spannenden Punkt erstmal angeschrieben, weil ich prinzipiell tatsächlich auch die Aussagen in ihrer Form so kritisieren würde, aber natürlich sich die Frage stellt, ob ich anderes von den Leuten aus Frankfurt-Offenbach erwarten darf oder nicht oder kann überhaupt. Und da ist in meiner Meinung halt das Problem ein tieferes. Also da wäre es auch falsch, jetzt die vier Leute dafür zu brandmarken oder nicht, sondern da zeigt sich halt viel mehr an diesem Fall, dass wir also entweder als Antirepressionsbewegung oder quasi als politische Bewegung zum G20 halt so ein bisschen unserer Verantwortung nicht nachgekommen sind, eben so Sachen davor zu diskutieren oder auch einfach noch nicht die politische Reife besaßen, mit solchen Situationen auch umgehen zu können. Und genau hier stellt sich natürlich, in der Form wird es im Rondenberg-Verfahren nicht der Fall sein, da gibt es nichts Vergleichbares, aber dennoch stellt sich dann natürlich die Frage von Einlassungen oder auch von Deals zum Beispiel, die man diskutieren muss, wo sich, glaube ich, halt uns jetzt die Aufgabe stellt, das vorneweg zu diskutieren und da halt tatsächlich eine gemeinsame Linie auch zu entwickeln, ohne dass da groß Erwartungen enttäuscht werden oder zusätzlicher Druck aufgebaut wird. Ja, vielleicht lassen wir das erstmal so stehen und es gab hier noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum. Also ich finde das wirklich einen super, super spannenden Punkt. Ich finde es auch mutig und teile das übrigens. Und aus meiner Sicht hat das vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass wir auch jetzt in der Antirepressionsarbeit und natürlich generell in unserer politischen Arbeit diese Gewaltfrage diskutieren und dazu stehen. Also das ist komplexer als Prozessführung und da, ja, habe ich schon gesagt, wie ich das finde, aber und auch in den Kämpfen, die wir generell führen, ist ja diese Frage eigentlich eine sehr zentrale und wir sind ja hier sehr in der Mieterinnenbewegung auch in Berlin unterwegs, da sind die Formen des zivilen Ungehorsams und die strukturelle Gewalt des Staates immer Thema auf jedem Flyer. Also für mich ist das auch nochmal sehr viel politische Bildungsarbeit eigentlich. Ja, du hattest ja gesagt, dass gerade immer die Harmlosen, so hattest du ja gesagt, dann festgenommen werden. Deswegen ist es ja ein bisschen der Widerspruch, wenn die wirklich, also mit harmlos ist ja vielleicht eine Bewertung, nehmen wir an, das sind gewaltfreie Graswurzelrevolutionäre und so, das gibt's ja auch, die sind ja trotzdem antistaatlich, aber eben gewaltfrei. Also das kann man, und wenn die dann nur sagen, dass sie das eben nicht gut finden, ohne das zu verurteilen. Ich denke, dann ist ja das bei der Roten Hilfe auch die Diskussion. Das ist ja nicht dasselbe wie Verrat, sondern muss man ja schon unterscheiden. Ich denke auch, da muss man halt aufpassen, da ja, wie gesagt, das ja keine feste Gruppe war, sondern das waren ja ganz unterschiedliche Leute. Und wenn jetzt zufällig gerade tatsächlich viele von denjenigen, die eben gewaltfrei sind, und sollen die jetzt, also die müssen ja dann auch irgendwie in der Prozessführung ihre politische Form finden. Finde ich genau wie Leute, die es anders ist. Ich denke, da muss man schon, denke ich, unterscheiden. Und die, also das ist nicht dasselbe, wie wenn jemand offen sagt, also Verrat oder was übt, sondern das ist dann, ich denke, das wird ja bei der Roten Hilfe auch unterschieden. Und ich wollte jetzt nochmal bei den Betroffenen fragen, also ich hatte das von Verdi, die hatten doch sogar einen Kongress gemacht, das war Verdi NRW, also war das, Und ich weiß jetzt nicht, ist das in Hamburg der Landesverband, aber ich finde überhaupt, also revolutionäre Politik kann ja nur mit, gehen mit Gewerkschaft und Arbeiterklasse. Deswegen würde ich Sie ja fragen, ob das nicht auch eine Strategie wäre, die Gewerkschaftsbasis, ob das jetzt, natürlich nicht die Polizeigewerkschaft, aber andere Gewerkschaften mehr einzubinden, weil in Berlin ist ja auch Verdi, sagen wir mal, linkssozialdemokratisch, würde ich mal sagen. Das heißt, da kann man ja durchaus auch mehr Bündnisarbeit dahin machen, weil das hängt für mich auch mit revolutionärer Strategie zu tun, dass man mit Teilen der organisierten Arbeiterinnenbewegung das macht, weil sonst, also das denke ich, ohne die geht das gar nicht. Darf ich noch eines sagen? Ja. Aus unserem Plädoyer. Wir haben in unserem Plädoyer für unseren Mandanten, der gesagt hat, Gewalt ist nicht seine Sache, die Frage der Gewalt aufgegriffen. Wir haben die Frage gestellt, wann in Deutschland eigentlich Fortschritt durchgesetzt worden ist, nämlich bei der versuchten Revolution, bei den 60er Jahren, bei den Demonstrationen, wonach ganz klar auch von der SPD irgendwann aufgrund des Drucks der Straße, aber nicht nur, sondern auch einer Gewerkschaftsbewegung, die völlig unvergleichlich war zu der heutigen, die Frage gestellt worden ist, dass mehr Freiheit, mehr Demokratie durchgesetzt werden soll. Das war Genscher und Brandt. Wir haben die Beispiele von der Anti-AKW-Bewegung, von der Hafenstraßenbewegung bei uns benannt, wo Gewalt verübt worden ist. Oder ich würde mal sagen, Gewalt und Gegengewalt verübt worden ist, wobei man definieren kann, von wem die Gewalt ausgeht. Nicht? Das haben wir gemacht und damit deutlich gemacht, auch für unsere Mandanten, und das fanden unsere Mandanten richtig und gut, zu sagen, einfach nur zu sagen, Gewalt ist schlecht, entspricht nicht den Erkenntnissen der Geschichte. Sondern die Frage, wofür, gegen was und für was Gewalt ausgeübt wird und vielleicht auch werden muss, das ist die Frage, dem sich Gerichte nie stellen. Das Gericht hat es so beantwortet in seiner Urteilsbegründung, es seien die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren politisiert hätte, gegen Rote Hilfe Anwälte angetreten, und das sei nun das Ergebnis gewesen von solchen krausen Theorien. Nicht? Aber ich finde, für uns ist genau das die Frage, die wir stellen müssen und wo man auch im Rahmen solcher Prozesse versuchen muss, eine Klarheit zu gewinnen, ohne jemand zur Seite zu schieben. Gibt es noch weitere Fragen oder Rückmeldungen aus dem Publikum? Da links. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank. Ich würde gerne nochmal fragen, weil sozusagen an einigen Stellen heute Abend darauf eingegangen sind, dass wir irgendwie beobachten können, dass ja, Repression zunimmt oder es irgendwie weniger liberale oder illiberalere sozusagen Bewegungen oder gesellschaftlich gibt oder vom Staat aus gibt. Und gleichzeitig ist es aber heute Abend an manchen Stellen auch darum ging in der Prozessführung, dass sozusagen ja so ein bisschen Teil von politischer Prozessführung ist, vielleicht zu argumentieren, dass sozusagen das, was wir, also die Mittel legitimiert werden durch das, was wir wollen. Und vielleicht könnt ihr einfach nochmal so ein bisschen größer gedacht darauf eingehen, ob ihr Gedanken dazu habt, aus einer Bewegungsperspektive sozusagen, was irgendwie gerade so der Move ist. Also ist es gegen Macht aufbauen oder ist es eigentlich schon wichtig, irgendwie zu versuchen, auch präsenter ja, zu dem Thema Versammlungsfreiheiten und so weiter sich irgendwie öffentlich zu positionieren, was ja teilweise gerade, ich sag mal so, aus autonomen Kreisen eigentlich nicht so populär ist, wenn man dann immer rechtspositivistisch auftritt. Genau, und das würde mich nochmal interessieren, oder wie das auch irgendwie in einer politischen Prozessführung sozusagen unterschiedliche Aspekte sein können. Ja. Spontan dachte ich, vielleicht willst du da nochmal was zu sagen. Aber no pressure. Vielleicht auch irgendwer anders. Ja. Also vielleicht zum Verhältnis von Repression und einem politischen Prozess, oder also ich würde revolutionären Prozess sagen, in dem wir uns befinden, würde ich sagen, dass Repression ein fester und damit so ein bisschen in Anführungszeichen natürlicher Bestandteil dieses Prozesses ist. So. Und sie richtet sich damit ja natürlich in ihrer Intensität auch immer so ein bisschen nach der jeweiligen Entwicklung irgendwie des Kampfes, das wir führen. Und damit müssen wir zwangsläufig, glaube ich, einen Umgang mitfinden. So, also um es ein bisschen bildlicher zu machen, gab es natürlich irgendwie andere Zeiten, andere Situationen, in der Repression ganz anders ausgesehen haben, als sie es jetzt heute bei uns tun. Und damit ist die Schärfe oder neue Qualität von Repression auch immer so ein bisschen was Relatives. Also ich glaube, wir müssen sie halt einfach als Herausforderung, aber auch als Chance begreifen, daran zu wachsen. Wenn wir das machen, dann wird sie auch ihre Wirkung verlieren. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch so eine öffentliche Positionierung zur Verteidigung des Versammlungsrechts, glaube ich, wie du es beschrieben hast, und irgendwie so das Konzept von Gegenmacht oder der Prozess dahin für mich nicht zwingend ein Widerspruch, weil es kommt quasi auf das Bewusstsein oder die Erwartung dahinter an. Ich glaube, es muss klar sein, dass wir diese Gesellschaft nicht mit den momentan legalen Mitteln verändern werden. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht nutzen sollten und so weit wie eben möglich. Und das muss für mich natürlich alles Platz finden in so einer Prozessbegleitung, und deswegen hat sie im Idealfall irgendwie verschiedene Ebenen, die sich alle genau darauf beziehen. Habe ich die Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, vielleicht noch 1 bis 2 letzte Fragen, Statements. Da sehe ich eine Meldung. Ja, also ich würde gerne noch was zu dieser Gewaltfrage sagen, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das Problem liegt darin, dass einfach dieser politische Gewaltbegriff ein anderer ist als der juristische Gewaltbegriff. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, dass man einen Standpunkt über Gewalt als Einlassung sieht, weil ich denke, da hat jeder einen anderen Standpunkt, einen persönlichen Standpunkt zu. Und ich denke, es ist auch sehr gefährlich zu sagen, wenn man das als Einlassung sieht, zu sagen, das ist unsolidarisch, wenn man eine Aktion als gewaltfrei oder gewaltsam sieht. Also natürlich muss darüber weiter diskutiert werden, aber ich denke, und das ist meine Meinung, dass jeder eine andere Vorstellung von Gewalt hat und dass der juristische Gewaltbegriff ein ganz anderer ist als der politisch angewandt wird, und dass es auch vor Gericht ganz anders gewertet wird, das steht außer Frage. Noch weitere Rückmeldungen, Fragen? Dann von den ReferentInnen noch ein letztes Wort. Die Amnestie 1968. Es gab seit 65 wahnsinnig viele Verfahren wegen Landfriedensbruch. Massen, Tausende. So, und es gab 68 eine Amnestie, weil es eine andere politische Realität gab, die erkämpft worden ist. Und schwuppdiwupp, auf einmal waren alle Landfriedensbruchsverfahren eingestellt. Ich würde mir wünschen, dass wir in Hamburg was hinkriegen, dass eh noch viele andere Jahre. Also du bist ja inzwischen auch 3 Jahre älter, und wenn ich da so meine Mandanten sehe, die damals noch Bubis waren, als ich sie in der UGAF da besucht habe, und auf einmal erwachsene Männer, das ist ja was. Und da glaube ich, da sollte man auch sagen, es muss eigentlich für diese Geschichte eine politische Aufarbeitung geben. Es darf nicht mit diesen juristischen Mitteln versucht werden, auch jetzt zur Roten Hilfe, diejenigen, die solidarisch sind, faktisch auszubluten. Was dann auch hinterherkommt, das sind Wahnsinnsgelder, das ist überhaupt nicht zu bezahlen. Und auch für die, was wir beim Elbflussee-Verfahren, natürlich hat es Angst gemacht. Da wird von der Staatsanwaltschaft auf einmal von über 1 Million gesprochen, die junge Menschen bezahlen sollen, die werden in ihrem Leben nicht mehr glücklich. Nicht? Auch da, Solidarität heißt ja auch die Frage, was macht man da? Sammeln wir jetzt alle, dass wir die Millionen bezahlen können? Oder wie ist es, wenn jetzt auf einmal die Einzelnen die Briefe kriegen und da steht, bitte zahlen Sie innerhalb der nächsten 4 Wochen 1 Million auf folgendes Konto? Letzte Worte. Also ich glaube, heute zu diesen Landfriedensbruchverfahren, wo sich Ende der 60er halt sagen, gekämpft wurde, dass man halt irgendwie, oder beziehungsweise das dann irgendwann beschlossen wurde, dass das Landfriedensbruch halt so nicht mehr bestehen kann. Das ist ja wahrscheinlich auf Druck von der Bewegung passiert hat. Und ich glaube tatsächlich halt auch, dass wenn wir das jetzt sozusagen wieder rückgängig machen wollen, diese aktuelle Bewegung, müssen wir halt auch als Bewegung zusammenhalten, zusammen kämpfen tatsächlich. Und uns aber schon auch irgendwie aus solchen Fragen wie halt irgendwie Distanzierung, Einlassung halt irgendwie beschäftigen, weil das ja am Ende sozusagen diese Fragen dann, wenn es um die Bewegung, wenn die Bewegung beurteilt werden soll und das auch von der Klassenjustiz getan wird, halt sagen, das ist diese Fragen, die uns halt spalten. So. Und das begrüße ich halt tatsächlich halt, wenn sich da Menschen einig werden halt und dann den Weg finden, zusammen gemeinsam geschlossen gegen Repression zu kämpfen. Das ist jetzt natürlich irgendwie die unrühmliche Aufgabe, das letzte Wort hier zu haben. Ich glaube, es wurden hier ganz, ganz viele interessante Punkte angesprochen und ich schaffe es auch nicht so wirklich, jetzt noch was Sinnvolles zu formulieren. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in diesen ganzen Verfahren die Chancen sehen, wie wir uns an ihnen entwickeln und von ihnen gewinnen können. Und die müssen wir wahrnehmen. Und dann ist sämtliches juristische Geblänke und zumindest für mich auch jegliche Form von Strafe erstmal nebensächlich. Ist so. Ja, vielen Dank euch allen für eure Beiträge. Ich will nochmal ganz deutlich hinweisen auf den Tag X, den Samstag vor Prozessbeginn. Prozessbeginn ist der 3. Dezember, somit ist der 28. November der Tag X. Bundesweit werden da dezentrale Aktionen stattfinden, also guckt online, wie auch immer, bleibt auf dem Laufenden, falls ihr woanders hinkommt oder Freundinnen, Genossinnen in anderen Städten habt, was es da geben wird. Hier in Berlin machen wir am 28. November um 15 Uhr am Spreewaldplatz Berlin beginnen wir eine Demonstration. Kommt da alle hin und bringt alle Leute mit, die ihr kennt. Ja, vorne liegt auch noch Infomaterial dazu. Da könnt ihr gerne noch Flyer mitnehmen und das weiter kundtun. Ansonsten danken wir euch, dass ihr hier erschienen seid. Mit der Veranstaltung wollten wir nochmal einen Blick zurück und nach vorne werfen auf den Stand im Rondenbach-Komplex, auf die Repressionen, die da laufen. Und ich glaube, es wurde nochmal deutlich, dass wir diese Entwicklungen, die Repressionsentwicklung auch nicht hinnehmen wollen. Also bleiben wir gemeinschaftlich widerständig und stellen wir uns der massiven Repression gesammelt entgegen. Und ja, diesem System mitsamt seiner dazugehörigen Repression antworten wir mit Solidarität und praktischem Widerstand. Vielen Dank für euer Kommen.